И Бог все положил под ноги человека. Und Gott hat alles zu Füßen von diesem Menschen gelegt. И здесь говорится владыка слова. Also hier spricht man von einem Herrscher. Okay. Okay. Давай еще включим числа 33:53. Lass uns noch mal die 4. Mose einschalten, 33:53. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я даю вам эту землю во владение. Und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt. Damit ihr es in Besitz, in Besitz. In Besitz nehmt. Nehmt. Скажи Besitz. Sag's mit mir, Besitz. Besitz. Besitz. Владение. Also ein Besitz. Владение. Ein Besitz. Понимаешь, о чем здесь речь? Verstehst du, worüber hier gesprochen wird? Бог повелел своему народу израильскому взять землю во владение. Also Gott hat seinem Volk befohlen, also ein Stück, also ein Land in Besitz zu nehmen. Во владение. Also in Besitz zu nehmen. In Besitz zu haben. То есть это не просто я пользуюсь. Es ist nicht so, dass ich das einfach nütze. Есть разница пользоваться. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Nutzen и владеть. Und besitzen. То есть Бог говорит, тебе важно владеть тем, что у тебя есть. Also Gott will hier damit sagen, dass es wichtig ist für dich etwas zu besitzen. А не просто пользоваться. Und nicht nur einfach das benutzen. Мне нравится владеть чем-то. Also mir gefällt das etwas zu besitzen. Я люблю владеть. Also ich liebe zu besitzen. То есть я могу, конечно, купить машину в лизинг. Natürlich kann ich ein Auto leasen. Но это не владеть. Aber das bedeutet nicht, dass ich das besitze. Это пользоваться. Das heißt, ich benutze das. Я поэтому не люблю лизинг. Deswegen liebe, mag ich Leasing nicht. Ну, мне говорят, это выгодно, это лучше, бла-бла-бла. Also viele sagen zu mir, das ist vorteilhaft, das ist besser. Может быть. Vielleicht. Но я себя чувствую дискомфортно, это не моя машина. Aber ich fühle mich irgendwie komisch, denn das Auto gehört mir nicht. А я хочу владеть. Aber ich will es besitzen. Вот я не могу жить в Мите. Also ich mag nicht zur Miete zu leben. Я хочу жить в своем. Ich will jetzt in einem Eigenheim leben. Многие живут в Мите. Also viele leben zur Miete. Они пользуются. Sie gebrauchen. Also sie nutzen die Wohnung. Но это не их квартира. Aber das, die gehört ihnen nicht. Понимаешь разницу? Verstehst du den Unterschied? Ты владеешь чем-то. Also du hast etwas, du besitzt etwas. Я не говорю, что всем так надо думать, как я. Но also я... ich sage nicht, dass jeder von euch so denken soll wie ich. Я просто про себя говорю. Aber ich rede einfach nur über mich jetzt selbst. Вот эту разницу понимаете сейчас? Dass ihr jetzt diesen Unterschied begreift, dass ihr das bemerkt, den Unterschied. Если я хозяин этого. Also wenn ich der Herr bin über den Besitz. Не может выселить оттуда. Also keiner kann mich da rausschmeißen. Не может прийти фермитор и сказать, эй, давай отсюда. Es kann kein Vermieter zu mir kommen und sagen, du sollst jetzt ausziehen. Это мое. Denn das gehört ja mir. Крикни, это мое. Also ruf raus, es gehört мое. Мир. Es gehört мир. Мое. Es ist meins. Мое. Приятное чувство, meins. Правда? Es ist ein angenehmes Gefühl, nicht wahr? Когда кто-то проезжает мимо тебя на машине. Also wenn jemand bei dir mit seinem Auto vorbeifährt. Когда кто-то проезжает на машине мимо тебя. Also wenn jemand in seinem Auto neben dir vorbeifährt. An dir vorbeifährt. Тебе наплевать. Also dir ist das egal. Но когда кто-то проезжает на твоей машине мимо тебя. Aber wenn jemand in deinem Auto bei dir vorbeifährt. Тогда у тебя возникает какая-то реакция, правда? Dann kommt das zu irgendeiner bestimmten Reaktion bei dir, oder? Тогда ты будешь ее догонять, несмотря на радикулит свой. Dann wirst du sie auf jeden Fall einholen wollen, egal ob du Hexenschuss hast oder keins. Weil wenn du sagst, es ist meins. Моё. Es ist meins. Когда у тебя есть жена. Wenn du eine Ehefrau hast. Это твоя жена. Das ist deine Frau. Это моя жена. Das ist meine Frau. И я буду бороться за ее внимание. Und ich werde kämpfen um ihre Aufmerksamkeit. Знаешь, сегодня есть много мужиков, которые не борются за женщину. Weißt du, es gibt heute genügend Männer, die nicht für die Frau kämpfen. Как в анекдоте. Wie in einer Anekdote. Мне жена сегодня сказала, что я тряпка. Mein Mann, meine Frau hat zu mir heute gesagt, ich bin ein Lappen. А не мужик. Und kein Mann. Я расплакался и побежал к маме. Ich bin in Tränen ausgebrochen und bin zu meiner Mama gelaufen. Жена говорит. Und die Frau sagt. Дорогой. Mein Lieber. Я вызвала сантехника. Ich habe einen Mechaniker raus, also einen wie heißt er? Einen Klempner gerufen. Чтобы он починил кран. Damit er den Wasserhahn repariert. Муж говорит, ага. Und man sagt ja. Жена говорит, его зовут Вася, и он хороший человек. Also er heißt Peter und er ist ein guter Mann. Говорит, ага. Ja. Дорогой, mein Lieber, мы завтра улетаем с Васей на Гавайи. Also morgen fliege ich mit dem Peter auf Hawaii. Муж, ага. Und der Mann, ага. Вот такое вот состояние. Also so eine Haltung, so ein so verhält er sich. Это моё. Aber man soll ich es mal so so denken, es ist meins. И я буду воевать за моё. Und ich werde kämpfen für das meine. Воюй за свою жену, за своего мужа. Also kämpfe für deinen Mann, für deine Frau. Воюй со своей невнимательностью. Und kämpfe mit deiner Unaufmerksamkeit. Это моя собственность. Denn es ist mein Eigentum. Я не говорю, что жена это вещь, которую ты имеешь как пользоваться. Нет. Also ich rede jetzt nicht darüber, dass die Frau eine Sache ist, die du gebrauchen kannst. Нет, мы принадлежим kannst, друг другу. Sondern wir gehören zueinander. Как в песне песней, возлюбленный мой принадлежит мне и я ему. Wie in den hohen Lieder steht, mein Geliebter gehört mir und ich gehöre ihm. Мы принадлежим. Also wir gehören einander. Понимаешь? Verstehst du? И это такое замечательное чувство. Und es ist so ein wundervolles Gefühl. Когда одного мужа Божье спросили. Wo man einen Gottesmann gefragt hat. Лестер Самрал его зовут. Also Лестер Самрал. Ага, он такой классный проповедник. Also der ist ein super Prediger. Его спросили, если бы кто-то напал на вашу жену, что бы вы сделали? Man hat ihn gefragt, wenn man deine Frau überfallen hätte, was würdest du tun? Странный вопрос. Es ist eine seltsame Frage. Наверное, некоторые христиане ожидают, что кто-то ответит, буду молиться. Also vielleicht erwarten manche Christen so eine Antwort, ich werde beten dafür. Он говорит, я бы нашел предмет потяжелее. Und antwortet, ich würde ein Ding finden, was schwerer ist als sonst. И сделал бы ему очень больно. Он würde ihm sehr wehtun. Он сказал немножко по-другому, но я так. Er hat ein wenig anders erzählt, aber ich habe das jetzt so umschrieben. Дети здесь есть у нас. Weil da die Kinder hier dabei sind. Когда ты знаешь, что девушка это твоя девушка. Wenn du weißt, dass die junge Frau deine ist und die gehört dir. То ты испытываешь определенный дискомфорт, когда кто-то другой пожирает ее глазами. Dann fühlst du dich irgendwie komisch, wenn jemand anderer sich mit seinen Augen sie beobachtet und ja. Amen. Fast. Amen. Fast frisst. Это извращение, если кто-то наслаждается тем, что кто-то смотрит на его жену так. Also das ist echt nicht so ganz gut, wenn jemand deine Frau anschaut und du dich dabei gut fühlst. Amen. Amen. Тебе хочется подойти и сделать ему что-то больно. Du würdest am liebsten zu ihm hingehen, um ihm ein bisschen wehtun. Предложить ему уйти в другое место. Und ihm anbieten, er soll sich für den weggehen. Вот это есть. Ощущение это моё. Und dieses Gefühl, wenn man hat, es ist meins. Когда у тебя есть право на владение, ты собственник. Wenn du das Recht auf das Eigentum hast, dann bist du ein Eigentümer. И ты не пользователь. Und du bist kein Nutzer. Сегодня куча людей пользователей. Heute gibt es viele Leute, die sind Nutzer. Они пользуются друг другом. Also sie benutzen einander. Юзают. User такое also слово solche, есть. Es gibt so ein Wort User. И вот они поюзали друг друга и бросили. Und so usern sie miteinander. Oder sie gebrauchen einander und dann lassen sie sich fallen. Usern und usern und usern und usern, пока не пришел другой. Bis der Nächste kommt oder die Nächste. И выселил тебя. Und hat dich dann rausgeschmissen. Но Бог говорит здесь, возьми во владение. Aber Gott sagt hier, nimm das in Besitz. И когда ты собственник. Und wenn du ein Eigentümer bist. У тебя появляется в духе, появляется первое. Dann als allererstes kommt bei dir in deinen Geist hinein. Ответственность. Also die Verantwortlichkeit. Это моё. Also Verantwortung, es это, ist meins. Это мой дом. Das ist mein Haus. Я ответственный за всё. Ich bin für alles verantwortlich darin. Это моя жена. Das ist meine Ehefrau. Я ответственный за неё. Also ich bin verantwortlich für sie. Это моя ячейка. Das ist mein Hauskreis. Это я ответственный за него. Also ich bin verantwortlich für die kleine Gruppe. Это моё служение. Das ist mein Dienst. Это моя ответственность за неё. Das ist meine Verantwortung dafür. Понимаешь, я не просто пользователь, я собственник. Weißt du, ich bin nicht nur einfach ein Nutzer oder Benutzer, ich bin ein Eigentümer. И второе, что появляется в твоём духе. Und das Zweite, was in deinen Geist kommt. Уверенность. Sicherheit. Уверенность. Sicherheit. Это моё. Das ist meins. Это приятное чувство. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Ответственность. Verantwortung. И уверенность. Und auch die Überzeugung oder Sicherheit. Моя земля. Das ist mein Land. И вот Бог, Он хотел, чтобы Его люди имели землю. Und so wollte Gott, dass seine Leute ein Land besitzen. Обрати внимание, что именно землю. Also achte mal darauf, dass er genau über das Land spricht. Он говорит, владейте землей. Er sagt, ihr sollt das Land besitzen. Не верблюдами. Also nicht die Kamele besitzen. Которые на земле. Die auf der Erde leben, also auf dem Land. но именно землю. Sondern das Land selber. Он говорит, не просто молоко и мед я вам дам. Also er sagt, ich gebe euch nicht nur einfach Milch und Honig. Там классная одежда или что-то еще. Oder eine gute Kleidung oder sonst noch etwas. Не, ты будешь владеть землей. Sondern du wirst das Land besitzen. Я скажу вам почему. Und ich sage euch wieso. Сегодня это штампуют кучу денег. Heute wird viel Geld gestempelt. Каждый день. Also produziert, also jeden Tag. Millionen долларов, евро. Also Millionen von Dollar, von Euros. Печатаются на станках. Werden produziert. Их впрыскивают в мировую экономику. Und man investiert sie in die Weltwirtschaft. Millionen денег. Also Millionen von Geld. Впрыскивают опять и опять каждый день. Werden jeden Tag eingespritzt in die Wirtschaft, Weltwirtschaft. Может, у тебя их нет, но так делается. Also vielleicht hast du sie nicht, aber so wird das so gemacht normalerweise. И вот ценность евро, она колеблется вверх и вниз. Und der Wert von Euro wird immer schwankt immer oben nach unten. И он падает или растет. Entweder er fällt oder er wächst. В зависимости от того, как развивается мировая экономика. Im Zusammenhang oder abhängig davon, wie die Weltwirtschaft sich so entwickelt. Какие международные политические события. Wie die Ereignisse so in der Welt sind. Вот так, в колебании. Und alles geschieht so, alles so in der Schwankung. И в зависимости от этого у тебя в кошельке меньше или больше. Und das hängt davon ab, wie viel Geld du in deinem Geldbeutel hast, viel oder wenig. Ты можешь сказать, у меня там 100 евро лежит. Du kannst sagen, bei mir liegen dort 100 Euro. Но завтра это может 90 быть. Aber morgen könnte es 90 sein. Хотя это все еще 100. Obwohl es immer noch 100 sind. Но их реальная цена это 90. Aber deren realer Wert ist 90. Потому что инфляция падает. Weil die Inflation da ist. И вот есть что-то, что не колеблется. Und es gibt etwas, was nicht schwankt. Цветные бумажки, которые мы называем деньгами, они колеблются. Also diese Papierchen, also dieses Geld, Papiergeld, das schwankt immer wieder. Но земля. Aber die Erde. Ее нельзя отштамповать. Also die kann man nicht stempeln. Ее не можно сделать больше. Man kann sie nicht größer machen. Земли больше не будет. Es wird nicht mehr Land geben, also землю, nicht mehr Erde. Землю больше не сделают. Man kann sie nicht mehr machen, nicht И größer поэтому, machen. Когда у тебя есть земля. Deswegen, wenn du ein Land hast, у тебя есть что-то, что не колеблется. Dann hast du etwas, was nicht schwankt. И это не зависит от насыщения рынка или от чего-то каких-то событий. Und es hängt nicht davon ab, wieso auf der Börse das Ganze abläuft. Amen. И земля это важно. Und ein Land ist sehr wichtig. И поэтому Бог говорит, я хочу дать вам землю во владение. Und deswegen sagt auch Gott, ich will euch ein Land in Besitz geben. Это нечто, что является ограниченным ресурсом. Das ist etwas, was ein begrenztes Mittel ist oder Ressource. Я даю вам не то, что можно отштамповать и что не ограничено. Also ich gebe euch etwas, was grenzenlos ist oder was man einfach nur so stempeln kann. Но я даю вам землю. Sondern ich gebe euch ein Land. Ограниченный ресурс. Begrenzte Ressource. И в то время, когда вот Израиль жил, земля была очень важна. Und in der Zeit, wo Israel damals gelebt hat, war das Land sehr wichtig. Слушай, у них не было бумажных денег. Also, sie haben kein Papiergeld gehabt. Они не рассчитывались деньгами. Also sie haben nicht bezahlt mit dem Geld. Но все было бартер. Sondern бартером, бартер. Wechsel. Es wurde alles gewechselt. И вот если у тебя была земля. Und wenn du ein Land hattest. Ты был в шоколаде. Also du, dann warst du auf der Schokoladenseite. Если у тебя не было земли. Aber wenn du kein Land besessen hast. Ты нищеброд. Dann warst du ein armseliger Mann. Потому что все богатство заключалось и зависело от земли. Denn das ganze Reichtum hängt davon ab, was du für ein Land hast. Или, ob du eins hast. Или ты растил что-то на земле. Entweder hast du etwas dort wachsen lassen. Или у тебя паслось что-то на земле. Oder es hat, du hast etwas weiden lassen auf diesem Land. То есть либо у тебя было сельскохозяйственное какое-то дело. Also entweder hast du Agrarwirtschaft betrieben. Либо у тебя было животноводство. Oder du hast die Tiere gezüchtet. И это было богатство. Und das war deren Reichtum. То есть либо что-то вышло из земли. Also entweder kommt etwas aus der Erde heraus. Либо что-то пасется на земле. Oder es weidet etwas auf diesem Land. Но в любом случае это земля. Aber auf jeden Fall ist es ein Land. И без земли ничего не будет. Und ohne dieses Land Grundstück gibt es nichts. О, может быть у тебя куча семени. Vielleicht hast du viele Samen. Но без земли она бесполезна, эта семя. Aber ohne Land, was du besitzt, ist sie nutzlos. Какая польза от семени без почвы? Also welchen Nutzen hat ein Samen ohne eine Erde? И что толку, если есть овцы? Und was bringt das für Nutzen, wenn du Schafe hast? Ну, можешь их где-то пасти. Aber du kannst sie nirgendwo weiden. Эти овцы, они умрут. Diese Schafe werden sterben. И поймите, что у некоторых из нас und есть семя. Und begreift bitte, dass manche von uns diesen Samen haben, но нет земли. Aber es gibt kein Land. О, у людей есть таланты. Menschen haben Talente. Семя. Die haben einen Samen. Я могу посеять. Also ich kann es sehen. Но нету земли. Aber es gibt kein Land. Они не знают, куда сеять себя. Sie wissen nicht, wo sie sich investieren, wo sie sich sehen. И Бог хочет дать тебе землю. Und Gott will dir ein Land geben, zu Besitz. Чтобы ты знал, куда инвестировать свои таланты. Damit du weißt, wohin du deine Talente investieren kannst. Своё семя. Also deinen Samen. Такой, чтобы оно принесло большой плод. Und so, dass es eine große Frucht bringt. На радость тебе и людям. Zur Freude für dich und auch den Menschen. Скажи Амен. Sag mit mir Amen. Seid ihr hier? Есть семя. Es gibt einen Samen. Но нужна земля. Aber man braucht ein Land. И вот земля – это здесь церковь. Und das Land ist hier die Gemeinde. Церковь – это земля, в которую ты можешь классно инвестировать себя. Also die Gemeinde ist ein Land, wo du dich richtig gut investieren kannst. И где ты будешь иметь большой-большой плод. Wo du eine sehr große Frucht haben kannst. Свой талант. Also dein Talent. Инвестируй свое время. Also dein Talent investieren, deine Zeit investieren. Это благодарная почва. Und das ist eine dankbare Boden. Знаешь, дети – это благодарная почва. Weißt du, Kinder ist ein dankbarer Boden. Семья – это благодарная почва. Die Familie ist ein dankbarer Boden. Ну, не всегда она сперва благодарна, но потом благодарна. Also nicht immer ist sie am Anfang dankbar, aber später. Сей. Du sollst sehen, du sollst das dahin schicken praktisch. В правильную землю. Also in das, auf das richtige Land. Некоторые из нас овцы, но им негде пастись. Manche sind von uns Schafe, aber die haben nirgendwo ein Land, wo sie weiden können. Куда я принадлежу? Also wo gehöre ich hin? Где моя духовная семья? Wo ist meine geistliche Familie. Я не знаю, у меня нет земли. Ich weiß nicht, denn ich habe kein Land. Сегодня масса христиан бродит туда-сюда. Heute wandern Massen von Christen hin und her. Не имея земли. Weil sie kein Land haben. Не знаю, где, куда, где и что. Weil sie nicht wissen, wie und was. И знаешь, что какая бы духовно сильная ни была бы овца. Weißt du, egal wie geistlich und stark ein Schaf ist, земли, ohne ein Land wird sie verloren gehen. Also ein Schaf wird ohne das Land verloren gehen. Amen. Amen. Я не хочу быть духовно бездомным человеком. Und ich möchte nicht ein geistlich obdachloser Mensch sein. Когда я путешествую где-то за рубежом. Wenn ich irgendwo außer Deutschland reise. И там классно провожу время. Und dort richtig gute Zeit verbringe. Нахожусь в каких-то хороших отелях. Bin irgendwo in guten Hotels. Встречаюсь с людьми. Treffe gute Menschen. Хорошее время. Also ich verbringe gute Zeit dort. Но там всегда какой-то дискомфорт. Aber dort fühle ich mich nicht so komfortabel. Я испытываю беспокойство. Also ich empfinde eine Unruhe. В другой стране. In einem anderen Land. Вообще я не боязливый человек. Eigentlich bin ich kein ängstlicher Mensch. Я могу ехать в другую страну, не зная даже там языка. Also ich kann in ein Land fahren, ohne dass ich eine Sprache kenne. Пару слов мне хватит. Also ein paar Wörter reichen mir aus. И Google Translate. Und es gibt auch einen Google Translator. Больше und das reicht aus. Mehr brauche ich nicht. Я могу сесть на лошадь. Also ich kann auf ein Pferd mich hinsetzen und in den Dschungel fahren für 3 Tage. Und dann würde ich dem Pferd auch helfen, dass er aus dem Sumpf rauskommt und würde 3 Tage mit dem Pferd mich unterhalten. Also ohne Probleme. Das habe ich auch schon gemacht. Я могу прыгнуть в какой-то пляж, где написано туда вообще нельзя. Ich kann an einen Strand gehen und ins Wasser springen, wo es steht, man darf nicht rein. Табличка стоит. Also es steht ja ein Schild davor. На 3 языках. In 3 Sprachen. Здесь уже утонуло 100 человек. Hier sind schon 100 Leute ertrunken. Не будь следующим. Und sei nicht der Nächste. И что я делаю? Und was mache ich? Я лезу в это. Also ich gehe genau dahin. Туда обязательно, also как же ich иначе? Muss unbedingt dahin. Wie soll es sonst gehen? Короче, это уже было, но это прошло. Also es ist schon vergangen, aber Risk. Eine Vergangenheit, aber das Risiko. Риск, наверное, определенно связан с глупостью. Also ich denke, dass das Risiko oftmals mit Blödsinn verbunden ist. Я люблю риск, но сегодня Dummheit. Уже люблю меньше. Also ich liebe Risiko, aber heute weniger. И вот тогда, когда я захожу в свой дом. Aber dann, wenn ich in mein Haus reingehe. Я расслабляюсь. Also ich entspanne mich. Wow. Wow. Я дома. Ich bin zu Hause. Это чувство облегчения. Das ist ein Gefühl der Erleichterung. Потому что я на своей земле. Denn ich bin auf meinem Land. Кто-то меня слышит? Hört mich jemand zu? Моя земля. Es ist mein Land. Моя жена. Meine Frau. Моя кровать. Mein Bett. Мой холодильник. Mein Kühlschrank. Halleluja. Halleluja. Жизнь продолжается. Und das Leben geht weiter. И это эмоциональный стресс всегда и ментальный стресс, если мы находимся вдали от дома. Und wir haben, wir verspüren immer diesen emotionalen Stress, wenn wir zu weit sind von unserem Haus, von unserem Land. Некоторые люди, они не физически бездомны, но они духовно бездомны. Manche Menschen sind nicht physisch obdachlos, sondern geistlich obdachlos. Да. А некоторые, они бездомны эмоционально. Manche sind emotional obdachlos. Знаешь, духовно бездомные люди. Weißt du, die geistlich obdachlose Menschen? Вы не знаете, кто вы. Ihr wisst nicht, wer ihr seid. Вы не знаете, во что вы верите. Ihr wisst nicht, woran ihr glaubt. Вы не знаете, что отстаиваете. Ihr wisst nicht, was ihr so verteidigt. И кто бы что ни сказал красиво, аминь. Und egal, wer was Schönes sagt, sagt ihr darauf Amen. Эмоционально бедные люди. Emotional arme Menschen. Бездомные люди. Also obdachlose Menschen. Они всегда хотят отдать любовь. Die wollen immer Liebe geben. И они готовы отдавать свою любовь. Und sie sind bereit, ihre Liebe zu geben. Но не знают, куда отдавать. Aber sie wissen nicht, wohin. И поэтому они ее отдают неправильное место. Und deswegen geben sie das am falschen Ort ab. И очень дешево, кстати. Und dabei sehr, sehr billig sogar. Народ израильский. Und das Volk Israel. Он был бездомный. Das war obdachlos. Они 430 лет. Die waren 430 Jahre. Жили в Египте. Also haben in Ägypten gelebt. 430 лет. 430 Jahre. 30 лет они были гостями. Also 30 Jahre waren sie Gäste. Они не были еще рабами. Also sie waren noch keine Sklaven. Потому что фараон пригласил их. Denn der Pharao hat sie eingeladen. Им было хорошо в гостях. Und ihnen ging sehr gut bei denen als Gast. Но пришел другой фараон. Aber dann kam ein anderer Pharao. И тогда началось рабство. Und dann fing die Sklaverei an. 400 лет. 400 Jahre lang. 10 поколений. 10 Generationen. И они так вот сидели у своих костров. Und so saßen sie an ihren, Feuerstellen. И у них только остался привкус свободы. Как это было? Und es ist nur bloß ein bisschen vom Geschmack geblieben, von diesem Geschmack der Freiheit они только übrig могли geblieben. Вспоминать. Sie konnten sich nur daran vage erinnern. Как это тогда, 400 лет Wie назад war das было? Damals, vor 400 Jahren? Что мы имели такую свободу. Wo wir diese Freiheit hatten. Когда мы были дома. Wo wir zu Hause waren. И они удерживали традиции, которые у них были дома. Und sie haben diese Traditionen, die sie zu Hause hatten, bewahrt. Und dann schickt Gott den Mose, скажи фараону, sagt dem Pharao, du sollst mein Volk freilassen. Und er gibt die Aufgabe dem Mose, du sollst sie in ihren Land reinbringen. Moise ist mein Superman. Also der Mose ist mein Superman. Also es gibt keinen besseren Pastor als Mose in der Welt. Das ist ein Superheld. Und plötzlich stirbt er. Тот, кто вывел их. Also derjenige, der sie rausgeführt hat. Тот, кто кормил их. Derjenige, der sie genährt hat, gefüttert hat. Тот, кто исцелял их. Derjenige, der sie geheilt hat. Вдруг умирает. Plötzlich stirbt er. Я хочу, чтобы ты почувствовал это чувство растерянности. Ich möchte, dass du dieses Gefühl der Hilflosigkeit fühlst mal. Которое испытывал народ. Die das Volk damals gefühlt hat. Моисея нету. Mose ist weg. Кто будет нас вести? Also, wer soll uns jetzt führen? Нету людей больше, которые стояли бы так, как Моисей. Also, es gibt keine anderen Menschen, die so wie Mose waren. Моисей мертв. Der Mose ist tot. Моисей мертв. Mose ist tot. И скорбь была такая сильная, что нация вся плакала целый месяц. Und der Trauer war so groß, dass die ganze Nation wirklich geweint hat, einen ganzen Monat lang. Они стонали, рыдали, говорили, наш путь умер. Also sie haben gejammert, sie haben geweint, sie haben gesagt, unser Weg ist gestorben. Aber wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Aber Mose ist jetzt weg. Und wer soll solche Wunder machen wie Mose? Und einer aus dem Volk sagt, also ich bitte euch an, dass ihr den Joshua Navin auswählt. Иисуса Навина. Der Bruder, den Joshua Navin. Кто такой Иисус Навин? Also wer ist der Joshua Navin? Ну, как помощник, он был ничего так себе. Also als Helfer war gut, nicht so schlecht. Но только как помощник. Aber nur als Helfer. При Моисее. Also bei Mose. Иисус, ну-ка давай, покажи, что ты умеешь делать. Josua, zeig mal, was du kannst. Брось свою палку. Du sollst mal deinen Stock mal schmeißen. Как когда-то Моисей. Wie das mal der Mose gemacht hat. Иисус, nein, бросил свою палку. Josua hat seinen Stock rübergeschmissen. Палка осталась палкой. Und der Stock ist Stock geblieben. Да, ты даже этого не можешь. Du kannst nicht einmal das. Так, что ты еще умеешь, Иисус Навин? Also, was kannst du noch, Josua Nunz? Можешь ты исцелять? Kannst du heilen? Моисей, когда мы все заболели, он вознес змею в пустыне, и мы исцелились. Weißt du, als wir alle krank waren, dann hatte Mose einfach seinen Stock hochgehalten und das ist zu Schlange geworden und wir sind alle geheilt worden. Ты умеешь это делать? Kannst du das auch? Иисус Навин говорит, нет. Josua Nunz sagt, nein, das kann ich nicht. Но там за углу аптека открылась. Aber dort um die Ecke ist die Apotheke geöffnet. Иисус Навин. Josua Nunz, was machst du? А воду ты можешь извлечь из скалы? Kannst du zum Beispiel Wasser aus einem Fels rausschlagen? Как Моисей это делал? Oder so machen, dass es rauskommt, wie Mose? Иисус Навин говорит, нет, не могу. Aber Josua sagt, nein, das kann ich nicht. Вам придется к речке спускаться, чтобы начерпать воды. Also ihr müsst dann zum Fluss, um euer Wasser schöpfen zu können. И вот что ты будешь делать, когда ты не соответствуешь тому, что люди ожидают от тебя. Was würdest du tun, wenn du nicht dem Ideal entsprichst, was die Menschen von dir erwarten? Так чувствовался Иисус Навин. So hat sich der Josua gefühlt. И что будешь чувствовать ты? Und was würdest du fühlen? Когда тот человек, на которого ты уповал, исчезает. Wenn du auf den Menschen vertraut hast, der plötzlich verschwindet. Он умирает по отношению к тебе. Also er stirbt in Bezug auf dich. Так чувствовал себя народ израильский. Also so hat sich das Volk Israel gefühlt. Ну давай посмотрим, что говорит Иисус Навин. Aber lass uns mal sehen, was der Josua selbst gesagt hat. Что Бог говорит Иисусу Навину. Beziehungsweise was Gott zu Josua gesagt hat. Первая глава Иисуса Навина, 9 стих. Das ist Josua 1, der Vers 9. Но Бог сказал Иисусу: Иисус, как я был с Моисеем, так же я буду с тобой. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Mm-hmm. Будь тверд и мужествен. Sei stark und mutig. Потому что Бог, который везде, Он будет идти с тобой. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo я du auch hingehst. Ja, говорит Бог, буду с тобой. Gott sagt dir, ich werde mit dir sein. Но Бог, моя палка не работает. Oh Gott, mein Stock funktioniert nicht. Бог, я не умею исцелять. Gott, ich kann nicht heilen. И эта штука с водой у меня не работает. Und diese Sache mit Wasser funktioniert bei mir nicht. Бог говорит, я буду с тобой. Aber Gott sagt, ich werde mit dir sein. Я не обещал, что я буду делать те вещи, которые делал с Моисеем через тебя. Also ich habe nicht versprochen, dass ich dieselben Dinge machen werde wie mit Mose Но mit dir. Я сказал, что я буду с тобой. Aber ich habe gesagt, ich werde mit dir hingehen. Я не буду делать из тебя дешевую копию прекрасного оригинала. Also ich werde aus dir keine billige Kopie von einem guten Original machen, sondern ich werde mit dir sein, mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, вот такой, какой ты есть. Also so wie du so bist. Und den anderen Propheten habe ich durch die Träume geredet к Моисею und durch die Visionen. Я говорил лицом к лицу. Und mit Mose habe ich Angesicht zu Angesicht geredet. А с тобой я не буду встречаться на горе. Aber mit dir werde ich nicht am Berg mich treffen. Я не буду возжигать этот куст для тебя. Ich werde diesen Busch nicht für dich in Flamme setzen. Я не дам тебе 10 заповедей. Ich werde dir keine 10 Gebote geben. Но я буду с тобою. Aber ich werde mit dir hingehen. Говорит Господь. Sagt Halleluja. Der Herr. Halleluja. Как это здорово. Wie toll das ist. Меня это вдохновляет. Тебя also нет? Mich begeistert das. Dich nicht? Иисус Навин. Der Josua Nunz. Будь тверд и мужествен. Also sei stark und sei mutig. И пока ты не научишься ценить себя самого. Und solange du nicht gelernt hast, dich selbst wertzuschätzen. Дорогие мои. Meine Lieben. Мы не сможем раскрыть свои таланты. Würden wir niemals unsere Talente entdecken. Ты никогда не раскроешь то, что Бог дал тебе. Du wirst niemals das entdecken, was Gott dir gegeben hat. Пока ты не научишься сам ценить то, что в тебе. Solange du das nicht gelernt hast, was in dir gut ist. И вот Иисус Навин, он такой стоит, да. Und der Jesua steht da und sagt, я не могу этого, не могу also этого, ich kann das und ich kann das nicht, ich kann das nicht. Но Бог сказал, он будет со мной. Aber Gott hat gesagt, er wird mit mir sein. Я буду делать то, что я хорошо умею делать. Und ich werde das tun, was ich gut tun kann. Я умею воевать. Also ich kann kämpfen. Иисус знал, он был вояка, он был also боец. Der Jesua Nunz, der war ein Kämpfer, der он liebte zu kämpfen. Хорошо умел воевать. Also er konnte gut kämpfen. Это был боец, он всю пустыню боролся. Das war ein Kämpfer, der hat die ganze Wüste durchgekämpft. Когда он увидел чужака, который там к ним пришел. Als er diesen Fremdling gesehen hat, der zu ihm gekommen ist, er kam zu ihm und hat gesagt, wer bist denn du denn? Bist du, gehörst du zu uns oder bist du ein Fremder? Also ich werde dich jetzt erstechen. Okay. Stell dir Ангел vor. Был. Aber das war ein Engel. Also er war sogar bereit, mit einem Engel zu kämpfen. Er war ein richtiger Kämpfer. Und das gefällt mir. Also Jesua Nunz war ein Kämpfer. Однако, здесь, aber als Gott ihn hier schickt, видишь, говорит, Бог говорит, будь тверд и мужествен. Du siehst, wie Gott zu ihm sagt, sei stark und sei mutig. Опять, будь тверд и мужествен. Und wieder sei stark und sei mutig. Будь тверд и мужествен. Sei stark und sei mutig. Знаешь, как это важно, иметь внутреннюю силу. Weißt du, wie wichtig das ist, diese innerliche Kraft zu haben? Друзья, потому что, чтобы завоевать землю свою, denn meine Freunde, das Land zu besitzen, zu gewinnen, was dir gehört, не внешняя сила, brauchen wir keine äußerliche Kraft, но внутренняя, sondern innerliche Kraft, чтобы занять свою землю, sein Land in Besitz zu nehmen. Нужна внутренняя сила. Man braucht eine innerliche Kraft. И для этой битвы за землю, und für diesen Kampf für das Land, нужна внутренняя сила. Brauchst du innerliche Kraft. Вот это решение. Also diese Entschlossenheit, diese Hartnäckigkeit im Charakter. Я готов залезать свои раны, но я буду дальше идти. Also ich werde meine Wunden verbinden, aber ich werde weiterhin gehen. Я собираюсь дойти до конца. Ich habe vor, bis zum Schluss zu gehen. Когда я не могу сделать так, как я хочу, я все равно буду делать дальше. Und wenn ich manchmal nicht kann, wie ich möchte, werde ich trotzdem weitergehen. Я не перестану делать. Ich werde nicht aufhören, das zu tun. Если я не могу идти, я буду ползти. Also wenn ich nicht gehen kann, dann werde ich kriechen. Но я изо всех сил дойду до цели. Aber ich werde aus meiner ganzen Kraft gehen. Иисус Навин, говорит Бог, будь тверд. Und Gott sagt jetzt zum Jesu und uns, sei stark. Будь тверд и мужествен. Sei stark und sei mutig. Не теряй своего пыла. Und verliere nicht deine Leidenschaft. И Навин, как лидер, ему нужны были эти внутренние силы. Und Jesua als Leiter, hatte diese innerliche Kraft gebraucht. Бог говорит, тебе нужно повернуть Амареев, Евусеев и всех этих там людей, которые там und, есть. Und Gott hatte mir befohlen, dass verschiedene Völker besiegt. Тебе нужно повернуть свои внутренние комплексы. Du sollst deine innerlichen Komplexe besiegen. Что ты не такой, как Моисей. Dass du nicht so bist wie der Mose. О, у тебя будут разногласия с людьми. Ja, du wirst Missverständnisse haben mit den Menschen. И тебе нужно повернуть эти сомнения, которые они имеют по отношению к тебе. Und du musst diese Zweifel beseitigen, die Menschen dir gegenüber bringen werden. Тебе нужно выстоять, когда они будут не согласны с тобой. Du musst überstehen können, wenn sie mit dir nicht eine Meinung sind. Как ты воюешь? Wie du, wenn du kämpfst. Несогласие с тем человеком, который внутри тебя живет. Und auch die Unstimmigkeit mit dem Menschen, der in dir lebt. Тебе нужно все это противостоять и победить. Also du musst dem Ganzen widerstehen und siegen. Поэтому будь тверд и мужествен. Deswegen sei stark und sei mutig. Смотри, как Бог любит его. Будь тверд, будь мужествен до конца. So here, wie Gott ihn so sehr liebt, dass zu ihm immer wieder sagt, sei stark und sei mutig. Друзья, тебе лично нужно будет противостоять. Also meine Freunde, also die persönlich, du musst widerstehen. Собственному страху. Deine eigenen Angst. Комплексам своим. Deinen eigenen Komplexen. Чтобы зайти в свою землю. Damit du in dein Land reingehen kannst. Тебе нужно быть твердым. Du musst stark sein. Когда голоса поднимаются внутри тебя. Wenn die Stimmen in dir aufkommen. И говорят, что ты не такой хороший. Und zu dir sagen, du bist nicht so gut. Тогда услышь голос Господа. Dann hör die Stimme des Herrn. Который говорит, der zu dir sagt, я принадлежу тебе, и ты принадлежишь мне. Ich gehöre zu dir, ich gehöre dir und du gehörst mir. Я буду с тобой. Ich werde mit dir sein. Когда голоса снаружи звучат, и говорят, wenn die Stimmen außen ertönen und sagen zu dir, ты сюда не принадлежишь. Du gehörst nicht hierher. Услышь голос Бога. Dann hör die Stimme des Herrn. Который говорит, ты мой. Der zu dir sagt, du bist meins. Как много голосов. Wie viele Stimmen hören wir? И мы даже внутри себя часто не можем разобраться. Und oftmals kommen wir nicht so klar mit den Stimmen, was in uns sind. Вверх и вниз, и вверх и вниз. Rauf runter, rauf runter, rauf runter. Наши чувства. Unsere Gefühle. И тогда мы приходим к Богу. Dann kommen wir zu Gott. Бог. Und sagen Gott. Скажи ты, кто я? Sag du mir, wer bin ich? Скажи ты, кто я? Sag du mir, wer bin ich? Если ты его услышишь. Und wenn du ihn hörst. Wenn du ihn eher hörst, dann wirst du ihn, dann sagst du, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich liebe dich. Du bist meins. Und wir sagen als Antwort, ich glaube dir, Gott. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube auch deinem Wort. Я продолжаю верить тебе. Ich werde weiterhin an dich glauben. Несмотря на вот эти свои голоса и сомнения. Abgesehen von diesen Zweifeln und den Stimmen, die in mir sind. Когда люди ворчат на тебя и говорят, ты не такой, какой должен быть. Wenn die Menschen über dich murren und beklagen und sagen, du bist nicht so, wie du sein sollst. Ты не такой, как тот Моисей. Du bist nicht so wie dieser Mose. Они ропщут. Also sie murren. Тебе нужно знать. Dann musst du eins wissen. Ja, говорит Бог с тобой. Gott sagt, ich bin mit dir. Halleluja. Halleluja. Будь тверд. Sei stark. Будь мужествен. Sei mutig. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Я даю вам землю, говорит Бог. Gott sagt, ich gebe euch das Land zum Besitz. Как хорошо. Wie gut ist es. Что Бог, он хочет, чтобы ты стал владыкой. Dass Gott es möchte, dass du ein Eigentümer, also ein Besitzer wirst. Не просто вот пользователь на время. Also nicht nur einfach über eine bestimmte Zeit etwas nützen. И вот так сидеть на цыпочках. Und so sitzen und da Angst haben, etwas zu tun. Кто-то придет и выгонит. Und Angst haben von demjenigen, der plötzlich kommt und dich rausschmeißt. Nein. У меня есть чувство собственности. Also ich habe dieses Gefühl des Besitzes, des Eigentums. Моё. Das ist meins. Бог дал мне. Gott hat es mir gegeben. Бог дал мне моё призвание. Gott hat mir meine Berufung gegeben. Бог дал мне эту землю. Gott hat mir dieses Land gegeben. Бог дал мне Германию. Gott hat mir Deutschland gegeben. Бог дал мне Нюрнберг. Gott hat mir Nürnberg gegeben. Я живу здесь. Ich lebe hier. Это моя земля. Das ist mein Land. Это моё призвание. Das ist meine Berufung. Бог дал мне моё служение. Gott hat mir meinen Dienst gegeben. Это моё служение. Das ist mein Dienst. Несмотря на то, кто или что говорит о чём. Egal wer und wie was darüber spricht. Он говорит, я с тобой. Er sagt, ich bin mit dir. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ты уверен. Du bist dir sicher. Это здорово. Und das ist toll. И ты ответственный. Und du bist verantwortlich. Потому что это твое. Du bist verantwortungsvoll, denn das gehört dir. Amen. Amen. И Бог, он над всей землей поставил человека. Und Gott hat den Menschen über die ganze Erde gestellt. Как владыку. Als ein Herrscher. Как он любит тебя. Wie sehr er dich liebt. Как он любит дорожить нами. Wie sehr er es liebt, mit uns Freundschaft zu haben. Эй, он не предназначил ему просто, вот ты сейчас, Адам с Евой, ты поживешь здесь в Эдемском саду. Er hat nicht bestimmt dem Adam und Eva und hat gesagt, also du wirst jetzt eine Zeit lang in diesem Edemgarten leben. Вон в том углу. Also dort in dieser Ecke. Выходить будешь только с 8 до 6. Und wirst nur rauskommen von 8 bis 6. Вот эти можешь трогать, что? Also das und das und das kannst du anfassen. То, вот это там тебе лапша на ужин. Also da Ciao. Hast du Nudeln zum Abendessen und das war's. Auf Wiedersehen. Он говорит, все можешь кушать. Aber nein, er sagte, du kannst все. alles nützen. Это твой дом. Es ist dein Haus. Твой Garten. Es ist dein Garten. Одну бяку не кушай только. Ну, eine Sache solltest du nicht essen. Отравишься, понял? Sondern du wirst dich sonst vergiften. Отравишься, умрешь. Sonst wirst du dich vergiften und wirst sterben. Все остальное твое. Alles andere gehört dir. Правда? Nicht wahr? Бог же не сказал, вот все нельзя, вот это можно только одно. Gott hat doch nicht gesagt, alles ist verboten, nur das kannst du. Не, все твое. Sondern das gehört dir alles. Ты владыка. Du bist ein Herrscher. Halleluja. Halleluja. И Адам, он не понял любовь Бога. Und der Adam hat die Liebe Gottes nicht begriffen. Как маленький ребенок. Wie ein kleines Kind. Сожрал то, что нельзя было. Hat es gefressen, was er nicht dürfte. И профукал свое владычество. Und hat seine Herrschaft einfach so verspielt. Потерял Эдемский сад. Und hat den Edemgarten verloren. И дьявол забрал эту власть. Und der Teufel hat ihm diese Macht genommen. А Адам с Евой стали бездомными. Und Adam und Eva wurden obdachlos. Непослушание. Durch ihr Ungehorsam. Делает бездомными. Ungehorsam macht einen Menschen obdachlos. Amen. Amen. Потом приходит Иисус. Dann kommt Jesus. Говорит, я хочу возвратить тебе владычество. Und er sagt, ich möchte dir diese Herrschaft wieder zurückbringen. Тебе нужна духовная власть. Du brauchst eine geistliche Macht. Власть. Du brauchst eine Macht. Ты должен опять стать владыкой. Du musst wieder zu einem Herrscher werden. И поэтому он говорит ученикам, я даю вам власть. Deswegen sagt er auch zu deinen Jüngern, zu seinen Jüngern, ich gebe euch die Vollmacht. Наступать на змей, скорпионов и на всякую силу вражью, ничто не повредит вам. Auf die Skorpione und Schlangen zu treten und über die ganze Gewalt des Feindes zu herrschen. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Бог радикально меняет человека. Also Gott verändert den Menschen radikal. Происходит рождение свыше. Es geschieht ein Neugeburt von oben. Да, потому что старый Адам, он уже не справился с задачей. Denn der alte Adam hat die Aufgabe nicht schaffen können. И он никогда не справится с этой задачей. Und er würde diese Aufgabe niemals schaffen können. Но Бог поэтому он радикально меняет человека. Deswegen verändert Gott radikal den Menschen. Рождение свыше. Die Geburt von neuem Geburt. Твой дух рождается. Und dein Geist wird von neuem geboren. В тот день, когда родился твой дух. Also an dem Tag, wo dein Geist von neuem geboren ist, also erinnere dich an den Tag. Und gewöhnlich möchte man an dem Tag alle umarmen, alle küssen. Цветы вдруг начинают цвести для тебя, птицы начинают петь. Plötzlich siehst du die Vögel singen, plötzlich siehst du die schönen Blumen um dich Небо herum. Синий. Wow, раньше Und не видел. Der Himmel ist blau, früher hast du das nicht gesehen. А потом по дороге домой едешь. Und dann fährst du auf den Weg nach Hause. И кто-то подрезал тебя. Und jemand hat dich so geschnitten. И вдруг какое-то дерьмо из тебя. Und plötzlich kommt irgendein Dreck aus dir heraus. И ты думаешь, как это так? Und du denkst dir so, wie soll das gehen? Я же сегодня утром родился свыше. Ich bin doch heute früh von neuem geboren. Правда, ты родился свыше. Ich hab doch mich bekehrt. Ты родился свыше. Ja, du bist von neuem geboren, твой von oben. Дух родился свыше. Also dein Geist ist von oben geboren. Но твое тело и твой разум остались старыми. Aber dein Körper und dein Verstand sind alt geblieben. Твой разум остался старым. Und dein Verstand ist alt geblieben. Тебе нужно его обновлять. Du musst ihn erneuern. Твой дух родился, да. Dein Geist ist von neuem geboren. Но твой разум должен еще догнать это. Aber dein Verstand muss noch aufholen. И вот новое творение, оно должно войти в свою землю. Und so soll die neue Kreatur oder neue Schöpfung in ihr Land reinkommen. Das ist das Land, was Gott dir versprochen hat. Geh da rein. Не оставайся в пустыне, там тоже хорошо, да? Also bleib nicht in der Wüste, dort ist eigentlich auch gut. Я уже говорил, там исцеление. Ich habe schon gesagt, dort gibt es Heilungen. Там забота Божья есть. Dort gibt es auch Gott seine Fürsorge. Манна падает. Там. Dort fällt die Manna von все oben. Хорошо, Моисей там проповедует, все Und хорошо. Der Mose predigt dort etwas. Но цель другая. Aber das Ziel ist anders. Земля. Das Land. Возьми во владение землю. Du sollst das Land in Besitz nehmen. Многие умирают в пустыне. Viele sterben in der Wüste. Aber ich will in mein Land hinein. Ich bin reingekommen in mein Land. Nein. Ich kenne mein Land. Ich kenne meine Berufung. Ich kenne meinen Dienst. Also ich sehe und ich ernte auf meinem Land. Oh, Halleluja. Halleluja. Wenn ich jetzt erzählen würde, was Gott alles so macht, lieber sollte ich das nicht tun. Halleluja. Halleluja. Бог великий. Gott ist groß. Он любит нас. Er liebt uns. Владыкой поставил, говорит. Er hat uns gesagt, er hat uns zu Herrscher gemacht. Возьми землю. Also nimm dein Land in Besitz.